Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere Schlagzeilen vom Mittwochmorgen. Winterrodeln an der Weser verschoben, Oberschule Himsen bleibt ungewiss und TKW vergibt Chance auf Tabellenführung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Das Winterrodeln an der Weser ist wegen dem warmen und nassen Wetter um eine Woche verschoben worden. Stattfinden soll die Aktion nun am Samstag, dem 13. Februar. Bleiben die Temperaturen weiter hoch, sodass der Schnee zu schmelzen droht, wird die Veranstaltung abgesagt, so die Organisatoren auf der gestrigen Stadtratssitzung. Eine endgültige Entscheidung über den Verbleib der Oberschule Hemsen bleibt weiterhin aus. Die Samtgemeinde fordert die Trägerschaft für die Oberschule ein. Die Landesschulbehörde sieht vor, die Schule auslaufen zu lassen. Der Jahrgang 2015-2016 ging bereits verloren. Nun droht ein weiterer wegzufallen. Die Samtgemeinde Hemsen um Bürgermeister Friedrich Wilhelm Koop scheint machtlos. Also für uns sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Wir hätten natürlich schon gerne ein Ergebnis gehabt, gerade jetzt, wo die Halbjahreszeugnisse verteilt werden und die Entscheidungen für die Eltern anstehen, für welche weiterführende Schule entscheide ich mich. Wäre es schon wichtig gewesen, den Eltern klar sagen zu können, mit der Oberschule in Hemsen geht es weiter oder geht es nicht weiter. Diese Auskunft können wir derzeit definitiv nicht geben. Wir können weder Ja noch Nein sagen. Es ist nach wie vor so, dass die Entscheidung des Gerichtes aussteht. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Nienburg zum Thema Stadtentwicklung statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im historischen Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Beschluss über das neue Radwegekonzept und der Beschluss zum Bebauungsplan des Nienburger Bahnhofs. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketballer des TKW Nienburg vergaben am Wochenende die Chance auf die Tabellenführung in der Bezirksliga. Gegen den direkten Konkurrenten aus Langenhagen setzte es auswärts eine deutliche 54-73 Pleite. Bereits zur Halbzeit betrug der Vorsprung der Heimmannschaft 14 Punkte. Einen wichtigen Sieg gab es hingegen für die Hoya Dukes. Mit 96-54 fertigten die Grafenstädter die Linden Dudes ab. Hoya steht dadurch gefestigt im Tabellenmittelfeld auf Rang 6 mit 10 Punkten. Der TKW ist Vierter mit 14 Zählern. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.